und siehst schon dieses Licht. Du siehst dich sterben auf einem Krankenbett. Du willst noch nicht gehen und plötzlich stand der da. Dein Herz fängt an zu schlagen. Außerwählt, ein Messias zu sein.